Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Holla, die Waldfee. So, mein Geburtstag ist jetzt einen Tag her. Ich weiß nicht oder ich verstehe nicht, warum die Leute... Moment. Warum die Leute... Also, 21.36 Uhr. So. Ich verstehe nicht. Insbesondere Oldenburger, ja, oder auch andere Geringverdiener, aber hauptsächlich in Oldenburg, das ist mir schon mal aufgefallen, ich muss nochmal gehen, Moment, ich komme gleich in den Flow. Das, oder generell. Ja, also dieses Hintergrundbild ist nicht gut ausgesucht, weil das blendet mich. ja, wie kriege ich jetzt nochmal die Kurve? Ironie, ironisch. Lassen wir mal die Oldenburger weg, sagen wir mal generell die ganzen Niedersachsen, ne? Oder, ja. Könnte 50-50 sein, aber auch vielleicht 50%, ich weiß es nicht. Ne? Die kennen das Wort Ironie, ironisch nichts, nicht. Und das ist immer so traurig. Wenn man etwas nicht so, boah, das blendet mich ja wirklich, aber egal, ich versuche das nachher in meinem Podcast auf Spotify hochzuladen. Ironie, wenn man etwas das blendet mich wirklich, das blendet mich total hier. Diese Flipper-Atmosphäre hier. Ironisch, Ironie. Kann man ja mal googeln. Nicht nur die Niedersachsen, sondern auch die... Ina, hallo, grüß dich. Nicht nur die Niedersachsen, sondern auch die anderen Geringverdiener. Das ist... ich weiß nicht, also... Aber ich nehme auch sehr viel persönlich. Also heute auch wieder von ein paar Leuten als Kommentar. Sorry, als Kommentar. Ja, dann lösch mich doch. Und du bist ja auch nicht der Adonis. Und schlag mich tot. Und ich habe nie gesagt, dass ich hübsch bin. Ich habe einen sauguten Charakter. Das... weiß ich, und das ist nicht ironisch gemeint, ne, und, aber, dann auch irgendwie so Kommentare, ja, ich habe ja auch keinen Adonis-Körper. Sorry, ich weiß zwar nicht, was das mit Geringverdiener zu tun hat, aber, ja, wat Mut hat Mut, ne, kannst mich ja löschen, ne, ja, dann lösch mich doch und ups, weg Vase. Und naja, Facebook wird sich sowieso demnächst jede Menge ändern. Moment. Wenn es ganz fest in Meta umgewandelt worden ist und also, das Gehen ist mir mittlerweile auch sowas von scheißegal und nein, aber wie gesagt, du bist ja auch nicht der Adonis. Was hat das denn damit zu tun, dass man Geringverdiener ist? Und deshalb, also das geht mir am Arsch vorbei. Hat er jetzt Geburtstag gehabt? Vorgestern, genau. Heute haben wir den, warte, wie viel haben wir? Den 17. Nee, vor zwei Tagen schon wieder zwei Tage her. Am 15. hatte ich Geburtstag gehabt und so. Ich bin im Moment sowas von im Arsch. Also es ist Wahnsinn, das ganze Wetter und überall wirst du dumm angemacht. Also ob du mit dem Hund rausgehst oder geht es denn mal mit dem Hund weg? Gehst du mit dem Hund weg? Hey. Immer. Ob ihr am Flieger aus mit, nehmen Sie mal den Hund an der Leine. Boah, die Alte, die stinkt immer so nach Weichspüler. Vielleicht hört die das ja hier auch. Keine Ahnung. Ich bin ja öffentlich, ne? Meine Posts sind hier öffentlich, ne? Und dann ihr Mann, der Geringverdiener, auch noch irgendwie was gelabert, dann hier beim Einkaufen. Oh, erst der eine Spacken, dann seine Mutter. Ah, nimm mir mal den Hund weg, ich muss am Kofferraum. Boah, Leute, die haben alle einen Stich. Also ich bin ja wirklich ein liebenswerter Kerl, ne? Aber eng und dann noch, ach, ich will das nicht alles aufzählen, aber an jeder Ecke wirst du dumm. Und das sag, wenn einer mein Mäuschen anmacht, ne, meine kleine süße Maus, also da kann ich wirklich ausflippen, ne? Also, ich sag mal, das ist ein Kampfhund, ne? Das ist ein Kampfhund, der kriegt einen Maulkorb normalerweise an, den haben wir heute haben wir den Maulkorb vergessen, ne? Den Händen war heute vergessen, ne? Ist ein Sheltie, ne? Keine Ahnung, ob es für das Sheltie auch eine Maulkorb gibt, ne? Also, vielleicht in Kölle oder so, ne? Aber nicht in Niedersachsen. Und nein, das ist auch uns. Nein, also so an jeder Straßenecke von irgendwelchen Geringverdienern wirst du dann. Boah. Also ich bin ja wirklich einer, der hat sich noch nie im Leben geprügelt, ne? Aber hätte die Olle da noch einen Ton mehr gesagt, hier, ich muss im Kofferraum, machen Sie mal Platz hier, ne? Habe ich natürlich auch gesagt, ja, stellen wir es mal Jens dumm, ne? Dann hätte ich der einen vor der Kauleiste gehauen, ne? Der Sohn war ja auch daneben, den hätte ich gleich noch mit davor genommen, ne? Hätte ich beide in eine Tonne gekloppt, ne? Das ganz tief durchatmen. Ganz tief durchatmen, ne? Ja. Und wie gesagt, ob Fruchtfliegenbestäuber, Geringverdiener, Mensch, und Facebook, Leute, Facebook, ne, ist nicht das wahre Leben, ne? Das müsst ihr euch mal merken. So, ich muss mal eben die Nase putzen nochmal hier. Obwohl ich immer sagen muss, so meine geistigen Pflegefälle habe ich auch über Facebook, über Knuddels, über Telechat und wieder ganze Rotzheiß kennengelernt und naja, ich meine das wirklich ernst, wenn ich sage, die Leute haben heute allen Knall, ne? Besonders auch, ja, Moment, ich muss mir eben ganz kurz gucken, ob ich meinen Schlüssel dahin getan habe. Moment, wo ist meine Taschenlampe? Jetzt stellen wir es mal ganz dumm. Moment, da ist mein Schlüssel. Aber besonders die Mädels, ne, und so, die haben allen Knacks weg, ne. Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen zu weit vom Mikrofon weg. Hab mich gerade auf den Rücken gelegt, haben wir mich gerade hier, ne. Also gesagt, wenn ihr das später nochmal hören wollt, hier alles, einfach bei Spotify oder Apple iTunes Oldenburg deine Stadt eingeben. Da sind meine ganzen Podcasts drauf, die ich auch hier über Facebook streame. Im Moment ist es ja ein Audio. Und ein Audio-Video. Also da ist gerade irgendwie so ein Wasserfall oder keine Ahnung. Und ich muss mich wieder auf den Bauch legen, sonst kriege ich keine Luft hier. Nein, aber wirklich, Leute, also wenn du wirklich immer und immer wieder, dann habe ich ein Foto kommentiert, du siehst aus wie ein Zwerg, ne? Da hätte der mich wirklich richtig zur Sau machen wollen, ne? Und der sah wirklich aus wie ein Zwerg. Ja, das ist von oben aufgenommen, das Foto, ne? Ja, von oben. Ja, der sah aus wie eine kleine Mickey Maus, ne? Von oben aufgenommen, sah aus wie ein Zwerg, ne? War ja auch nicht böse gemeint, war ja eine konstruktive Meinung, ne? Was hätte er sich aufgeregt, ne? Na, den hätte ich jetzt aber auch dann blockiert, ne? Und dann, das ist der mir hier beim Weg gelaufen ist, ne? Mit seiner Mutter. Machen Sie mal Platz mit dem Hund. Ich mag keine Hunde. Bäh. Ja, sag, der sah wirklich aus wie ein Zwerg, ne? Zwergenfoto. Oh, was hängt er sich da aufgeregt, ne? Also da, glaube ich, wenn das noch weiter ausgeartet wäre, da hätte ich den so eine vor die Kauleiste gehauen, der wäre nie wieder aufgestanden, ne? Und das meine ich wirklich, ne? Das meine ich wirklich so, ne? Naja. Ist es blockiert und jetzt kommen wir mal wieder alle zur Ruhe und atmen mal ganz tief durch, ne? Machen mal ein bisschen autogenes Training. Ich bin ganz ruhig. Mein rechter Arm wird schwer. Meine Sonnengeflecht wird so heiß, da kannst du Spiegeleier drauf braten, ne? Ach ja. Ja. Heute war, ja, ziemlich drückend das Wetter. Ich bin da trotzdem zum Bornhorster See gefahren. Und die DLRG ist später auch aufgetaucht. Und ja, aber es war nicht zum Genießen. Ach, da waren noch so Bleichen waren da. Die waren bestimmt eine Stunde. Was haben die denn immer gerufen? Ach, ich habe schon wieder vergessen. Ich habe mir dann später Kopfhörer in die Ohren reingeprökelt. Jean-Paul, Harry. Also, auf jeden Fall haben die eine Stunde immer das Gleiche. Eine Mission hat was vorgerufen und das eine hat dann, oder die anderen fünf haben das dann, genau, Marco, Polo, das ging eine ganze Stunde lang. Ich wollte schon sagen, haltet doch mal die Fresse, ne? Boah, da habe ich Kopfschmerzen. Da hätte ich Plack gekriegt und Kopfschmerzen hätte ich da bekommen. Ne? Deshalb muss ich mir dann, kriege ich gerade von der Koi Master, kriege ich gerade eine Nachricht. Mein Dorf wird angegriffen. Kriege ich auf meine Smartwatch angezeigt. Ne? Boah, die Marco, Polo. Boah, holla die Waldfee. Also da habe ich wirklich Kopfschmerzen gekriegt später. Ne? Ja, wie gesagt, mein Geburtstag ist ja schon wieder 2 Tage her. Und ja, morgen kommt meine kleine Süße wieder und dann bringt die mich wieder so ein bisschen runter. Und ja, da habe ich auch so ein bisschen schlechtes Gewissen noch gehabt später, ne? Weil ich habe sie ins Wasser getragen. Ne? Und da hat die Hundemami mich auch ganz der blöd nicht, aber du weißt doch, dass sie das nicht mag. Ja, ich weiß, dass sie das nicht mag, aber es war ja so heiß draußen. Und dann habe ich sie halt in den See getragen, ganz behutsam. So, keine Zigaretten mehr da. Und, ja. Mal gucken, ob ich schaffe, ab morgen nicht mehr zu rauchen. Ich muss, weil ich habe kein Geld mehr, weil ich bin auch ein Geringverdiener. Und ja, diesen Monat habe ich wirklich übertrieben, aber ich habe so viele Sachen, die ich bezahlen musste. Ich habe noch 10 Euro habe ich noch im Portemonnaie. Und naja, ich hoffe mal nicht, dass noch irgendwie eine Rechnung, oder vielmehr, ich habe noch ein paar Rechnungen, die ich so ein bisschen nach hinten verschiebe, so ein bisschen rumtrickse und ich hoffe dann ab nächsten Monat ist es dann wieder okay. Mein Fitnessstudio macht ab nächsten Monat 24 Stunden am Tag auf. Hatte vorher McFit auch, jetzt macht es Benefit auch. Ja, wenn dann auch die Saunen den ganzen Tag an sind, keine Ahnung, also ich weiß das hier, ich weiß das nicht. Ich werde am Montag, wenn nichts dazwischen kommt, wieder, ja, dann bisschen Fitness, bisschen Sonnenbank, bisschen Sauna machen und dann mal nachfragen, wie das dann ausschaut, wenn sie dann ab nächsten Monat dann 24 Stunden am Tag aufhaben. So, sorry nochmal, dass ich euch so angeschrien habe, aber sag ich's. Boah. Also im Moment geht mir alles auf den Sack. Überall wirst du dumm angemacht und auch bei anderen Sachen, die ich jetzt hier nicht sagen will, weil der Feind hört mit. Ne? Der Feind hört mit. Ne? Und ja, beim nächsten Mal werde ich wieder ein anderes Hintergrundbild machen, nicht diese Wasserfalldingsbums hier. Wie gesagt, es wird später hier oder was heißt später, gleich direkt noch auf Spotify hochgeladen und und da könnt ihr mich dann hören unter Oldenburg, deine Stadt hören und ja. Irgendwie werden die alle bekloppt. Irgendwie die ganzen Menschen flippen aus, laufen Amok und ich weiß nicht, alle haben im Moment irgendwie einen Sockenschuss oder einen Knall und so, ich muss auch aufpassen, sagen, mir geht auch alles. Ich bin ja Löwe, ne? Ich bin ja ein Löwe geborener und gesagt, am 15. August Geburtstag gehabt und es geht mir direkt nah, ne? Also wenn mich einer anmacht, mein Mäuschen anmacht oder irgendwie was Falsches sagt, ne? Also das schlägt mir sofort aufs Gemüt. Naja, ich hoffe, morgen ist es trocken und am Samstag ist Mäuschen auch bei mir und dann bringt die mich wieder so ein kleines bisschen runter, ne? So, meine ganzen Geringverdiener, Fruchtfliegenbestäuber und alle anderen Leute, die mich mögen, oder auch nicht mögen, ne? Interessiert mich zwar nicht, aber naja doch, ich möchte ja schon, dass man mich mag, ne? Also von gewissen Leuten. Leute, die mich nicht mögen, die mir am Arsch vorbeigehen, ist mir das auch scheißegal, was die über mich denken, ne? So, das war's erstmal für heute wieder. Ich versuche das jetzt gleich direkt auf Spotify hochzuladen und ja, bleibt mir gewogen. Muss immer ein bisschen Luft ablassen, obwohl ich könnte noch so viel erzählen, aber dann kriege ich, glaube ich, heute Abend noch einen Herzinfarkt. Okay, thank you for listening, thank you for watching. Euch allen noch einen angenehmen Abend. Ne? Ich sage normalerweise immer, habe ich schon lange nicht mehr gesagt, mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, Geliebten, Liebhaber, die er nicht liebt, Geliebte, die er nicht liebt und schlag mich tot, keine Ahnung mehr. Das war's erstmal. Ich lade das jetzt direkt auf Spotify hoch und dann unter Oldenburg, deine Stadt. Und dann bleibt mir gewogen. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Bäh.